Wenn ein Presslufthammer dröhnt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Techno heißt das akustische Chaos, das zurzeit bei Teens und Twens mega in ist. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Die Techno-Fans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Die Techno-Fans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Was ist immer lieben, nie vergessen und immer mehr wollen, das ist Techno. Lieblingsschauplatz für Techno-Partys: Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist es, was die Techno-Kids wollen. Techno. Techno. Du wirst es immer lieben, nie vergessen und immer mehr wollen. Das ist Techno. Techno basiert auf der Stressfrequenz des Körpers. Also 120 Beats per Minute, das ist so die Stressfrequenz. Und das ist es, wo man reinkommt, ja. Und wo man dann nicht mehr aufhören kann. Das ist dieser Techno-Klick. Aber ich würde nicht sagen, dass es Stress ist. Vielmehr, es kompensiert irgendwo Stress. Man kann sich ausleben. Immer nach so einer durchgetanzten Techno-Nacht ist man total relaxed. Stimulieren bis zur Ekstase. Man kann sich ausleben. Techno. Du wirst es immer lieben, nie vergessen und immer mehr wollen. Das ist Techno. Seinen Stress ab, ist okay. Das ist es. Techno. Techno. Techno. Techno. Das ist es. Techno. Absolut gesund. Techno. Total relaxed. Was machst du mit deinen Ohren? Denke ich mir so zu. mit einem Rollkragenpullover. Das ist die Lösung. Hey Bertram, wenn das dein Mutter singt, der ist echt Skandal.